10er, 20er, 50er. Kauf nur 7mm, kommt dich günstiger. Wir sind Fenster, rede nicht vom Knast, Bruder. Mucke für die Nachbarschaft, was für dein Subwoofer. 30 km/h durch den Eisenbahnerkiez. Omic pumpt den Beat, damit uns keiner übersieht. Meine Sonnenbrille sitzt, Digga, Sonne im Gesicht. Und ich rolle mir ein Spliff, fresse Pommes und werd dickbar. Jungs sind am Streiten, der Hund hängt am Reifen. Lifestyle, du Miststück, wir pumpen die Eisen. Schwarzer Afghane, Wodka mit Sahne. Hühnchen am Knochen, gekochte Banane. Ihr macht Semester, wir fahren Sechser. CD-Wechsler, Mietwagen-Tester. Feature gibt's nicht, mach kein Palaver. Wir schulden euch gar nix, gracias por nada. Oh yes, kein Bling Bling, keine Rolex. Wir machen unser Ding nach dem Kohle. Macht ihr Spieße, ihr seid OG, solange ich nicht release. Haut das Kristall auf die Fliese. Ozone King, bring den Sound für die Hools auf der Wiese. Nichts mit Ghetto, ihr bleibt groß. Fatal, Beatbanger, euer Defekto. Ich puck Klares, ihr pusht Bares. Du willst rasieren, heb deinen Arm hoch, mach es. Meine Stadt ist Macht, dein Gift ist die Fracht. Ich pumpe Stahl, du Berlin, Tag und Nacht. Bleib du wie IP, ich bleib Brennpunkt. Jogando Balakaye, du Beat Verschwendung. Puta Madre, ich bring deine Fans zum Staunen, ich mach Dinero, geh du dir lieber im Bauen. Also, nichts mit Action, pack deine Plätzchen. Hamburg, Leipzig, ich set Connection.